Es war ein milder Wintertag in San Francisco, 18 Grad und blauer Himmel. In der Untergrundzeitung San Francisco Oracle war zu einem Human Bee Inn in den Golden Gate Park eingeladen worden, erzählt Initiator Michael Bowen in einem TV-Interview. Ich mochte den ursprünglichen Titel Liebesumzug nicht. Einer meinte dann, lass doch die Menschen einfach da sein. Nennen wir es Human Bee Inn. So that's how the name came. Human Bee Inn. Was dann passierte, hat Michael Bowen und seinen Mitstreiter Alan Cohen, der damals das San Francisco Oracle herausbrachte, überrascht. Tausende Menschen kamen aus ganz Kalifornien und darüber hinaus in den Golden Gate Park. At the Bean, there were the musicians, of course. Natürlich waren Musiker dabei. Auf der Bühne waren aber auch, und das war uns genauso wichtig, ganz normale Menschen, die Symbol für unser menschliches Bewusstsein waren. Some form of consciousness. Wenige Monate zuvor, im Oktober, war in Kalifornien der Konsum der psychedelischen Droge LSD verboten worden. Das war ein Grund, weshalb Veranstalter Bowen dem Psychologen und Hippie-Guru Timothy Leary eingeladen hatte. Leary befürwortete unter anderem den experimentellen Umgang mit psychedelischen Drogen unter kontrollierten Bedingungen. Und er brachte das Motto der Veranstaltung mit seinem berühmten Satz Turn on, tune in, drop out auf den Punkt. Turn on, tune in, drop out. Peace in America, peace in Vietnam. Auch David Smith, damals ein junger Arzt, war an diesem Nachmittag in den Park gekommen. Es war das erste Mal, dass ich viele Menschen gesehen habe, die LSD genommen haben. Da tanzten Hippie-Mädchen ohne BH, überall wurde Marihuana geraucht und dann gab es da eine Bühne und Timothy Leary und Allen Ginsberg waren da und dann die Musik und ich dachte, wow, was passiert hier? And it was just like, wow, what is going on here? Die damalige Ehefrau von Michael Bowen, Martine, erinnert sich an diesen Tag in San Francisco. Sie beschreibt ihn so. We're here to celebrate and we're here. Wir waren hier, um zu feiern und uns gegenseitig wahrzunehmen. Wir haben getanzt, es war ein tolles Gefühl. Alles war sanft, liebevoll, sicher und wunderschön. Der ganze Tag war wunderbar. The whole day was just amazing. Obwohl erst Januar war das Human Bee Inn der Anfang zum Summer of Love, dem Sommer der Liebe. Es war ein Zeichen des Aufbegehrens der jungen Generation, die individuell sein wollte und sich vehement gegen den Vietnamkrieg stellte. Sie forderte selbstbewusst ihre Rechte ein, als Bürger, als Frauen, als Afroamerikaner. Das Human Bee Inn an diesem Tag gab den vielleicht 20 oder 30.000 Menschen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, sagt Rox Cully, Manager der Band Grateful Dead. What it really was a Es war eine Art Treffen der Stämme, wie wir es damals nannten. Wir sahen es als eine Chance an, miteinander ins Gespräch zu kommen, herauszufinden, wer wir waren. Wir hatten ja keine Ahnung, wie viele wir waren.